Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Der Atem ist der Hauch des Lebens. Automatische Körperfunktion und bewusstes Handeln gleichzeitig. Natur und Kultur. Manche denken deshalb beim Atmen an sowas wie die Seele. Atem kann Musik machen. Atem gibt auch Kraft. Etwa wenn sich André Müller und seine Kollegen auf der Baustelle schwere Bretter zuwerfen. Ziehen die Luft, Material hoch und dann Luft raus. Und dann hoch. Und immer so den ganzen Tag. Und wenn Atem nicht gut fließt, kann das viel Kraft kosten. Da hört man jetzt Asthmatiker. Ah, da geht die Kehle noch nicht wirklich auf. Dann wirklich Mund auf und ah. Atem ist Leben. Vom ersten Luftholen des Neugeborenen an, sagt Joachim Meyer, Lungenspezialist vom Klinikum München-Bogenhausen-Harlaching. Jede Körperzelle arbeitet und braucht Energie. Und für diese Energiegewinnung wird Sauerstoff in die Zelle aufgenommen und Kohlendioxid, CO2, von der Zelle wieder abgegeben, weil es produziert wird. Und diesen Transport, Sauerstoff hin und Kohlendioxid-Abtransport, übernimmt das Blut. Das Blut durchströmt die Lungen und dort findet der Austausch genau umgekehrt statt. Und das sauerstoffreiche Blut fließt wieder zurück zu den Zellen zwischen Zehen und Scheitel. Es ist ein Kreislauf. Wer ruhig da sitzt, holt im Schnitt 16 Mal pro Minute Luft. Insgesamt etwa 9 lebensnotwendige Liter. Wenn der Sauerstoff im Körper immer weiter absinkt und kein neuer Sauerstoff zugeführt wird, kann es im Gehirn natürlich zu Missempfindungen kommen. Und das können auch Halluzinationen sein. Wenn immer noch kein Sauerstoff zugeführt wird zu dem Gehirn, wird der Mensch bewusstlos. Und die Extremform der Sauerstoffarmut besteht natürlich beim Herzstillstand. In dem Moment fließt gar kein frisches, sauerstoffreiches Blut zum Gehirn. Und nach 3 Minuten sterben Gehirnzellen ersten ab. Und es führt zu irreversiblen Schädigungen des Gehirnes. Bei jedem Atemzug strömt Luft durch Nase und Mund in die Luftröhre und weiter hinunter. Die Atemwege verzweigen sich immer mehr, bis hin zu den Lungenbläschen. Durch deren hauchdünne Wände geht der Sauerstoff ins Blut und das Kohlendioxid kommt heraus. Die Lunge kann man sich vorstellen wie so einen Schwamm, der eine sehr zarte Oberfläche hat. Als Operateur bekommt Joachim Meyer sie häufig zu sehen. Die Lungenbläschen haben eine enorme Oberfläche. Bei einem erwachsenen Menschen zusammengerechnet etwa 100 Quadratmeter, so groß wie eine geräumige Vierzimmerwohnung. Die Lunge haftet auf raffinierte Weise an der Innenseite des Brustkorbs, dem Rippenfell. Rippenfell und Lungenfell sind ganz spiegelglatte Oberflächen, die mit einem kleinen Tropfen Flüssigkeit aneinander gehalten werden. Jeder kennt es von Glasplatten. Wenn man die mit einem Wassertropfen aneinander drückt, haften die quasi unzertrennbar aneinander. Jetzt haben wir diesen Brustkorb, die Rippen, die sich durch die Askenmuskulatur ausdehnen. Der Brustkorb wird größer, die Lunge wird von den Rippen mitgezogen und vergrößert sich auch, saugt die Luft ein. Die Lunge kann sich also nicht selbst rühren, sondern wird bewegt. Der wesentliche Atemmuskel des Menschen ist das Zwerchfell. Zum einen gehen die Rippen auseinander und vor allem zieht sich das Zwerchfell zusammen. Also wir senken das Zwerchfell stark ab Richtung Bauch und dadurch atmen wir sehr tief ein. Der Physiotherapeut Alfred Baumgartner ist überzeugt, Atmen kann man verlernen. Meistens verlernt man es, wenn man nicht zu seinem Bauch steht, weil er gerade groß ist. Und dann zieht man den Bauch erst recht ein. Gerade Frauen ziehen den Bauch leidenschaftlich gern ein. Es gibt auch manchmal so Schockerlebnisse, dass man macht und man hat nicht mehr richtig ausgeatmet, so wieder in die Entspannung zu gehen und dadurch kann die Atmung nicht wirklich fließen. Alfons Baumgartner sagt, er höre schon an der Stimme seiner Patienten, wie sie atmen. Das wäre so eine gepresste Stimme, die hier wirklich nur noch sehr kehlig ist und nicht wirklich das Volumen vom ganzen Körper bis nach unten wirklich ausatmen und wirklich das Volumen erreicht. Eine ältere Dame kommt in sein Behandlungszimmer im Münchner Krankenhaus für Naturheilweisen. Weil mir die Luft ausgeht, weil mir vor allen Dingen eben auch die Muskulatur Probleme macht, weil mir die Gelenke Probleme machen. Die Patientin soll sich bäuchlings auf den Massagetisch legen. Ich schaue mir den ganzen Körper an, wo bewegt sich noch was beim Atmen. Sein Blick bleibt gleich mitten am Rücken haften. Da ist so ein Block drin. Ansatzfähigkeit kommt sie nicht wirklich hoch. Seitlich die Rippen laufen auch nicht wirklich auseinander. Viel Spannung im Becken. Hanna. Ja, und man hört es ja vom Atmen sehr kurz, wie die Patientin atmet. Der Patientin ist die Behandlung viel Zeit und Geld wert. Sie hat sich dafür stationär im Krankenhaus für Naturheilweisen in München aufnehmen lassen. Aber ist es halt so, dass diese reflektorische Atemtherapie draußen, also ambulant, kaum angeboten wird und auch die Krankenkasse das nicht bezahlt? Das ist bei den meisten Atemtherapien dieser Art so, denn in der Schulmedizin ist ihre Wirksamkeit nicht wissenschaftlich nachgewiesen. Vor fast 2 Jahren war die Patientin schon einmal da. Hat mir wirklich gut getan und war lang anhaltend, hat mir lange was gebracht. Aber wie das halt so ist im Alltag, es schleift sich dann einfach alles wieder so ein und man vergisst und man macht dies nicht und man macht jenes nicht. Und das ist genauso wie mit dem Essen. Also, naja, irgendwann einmal möchte der Bauch einfach wieder mal irgendwie vielleicht ein Schweinebraten. Der Therapeut mahnt zum Thema Atmen. Wenn ich es aber immer wieder übe, läuft es irgendwann automatisch. Dann muss ich nicht mehr überlegen, atme ich jetzt in meinem Bauch oder nicht, sondern dann atme ich in meinem Bauch. Die Patientin beteuert, sie übe auch das entspannte Ausatmen. Aber nur, wenn ich daran denke, ja. Das Drandenken ist es eben immer, dass man sagt, so, man muss sich wirklich mal 10 Minuten Zeit nehmen für seine Atmung. Wann sie das zum letzten Mal getan hat? 10 Minuten Zeit für die Atmung ist schon lange her. Nach ihren Erfahrungen in puncto Atemüben, sagt sie, ich glaube nicht, dass man es steuern kann. Das macht man von alleine. Sie können das nicht beeinflussen, dauerhaft über längere Zeit beeinflussen. Das liegt, erklärt der Lungenspezialist Joachim Meyer vom Klinikum München-Bogenhausen, an einem fingernagelgroßen Bereich tief im Innern des Gehirns, dem Atemzentrum. Im Körper wird ganz genau gemessen, wie viel Sauerstoff wir brauchen. Das meldet nicht direkt jede einzelne Zelle an das Atemzentrum. Aber durch das Blut werden ja bestimmte Messwerte diesem Atemzentrum gemeldet. Brauche ich mehr Sauerstoff oder habe ich vielleicht zu viel Kohlendioxid gebildet, zu viel CO2? Ich muss meine Atmung verstärken, um dieses Produkt der Energiegewinnung in den Zellen auch wieder abzuatmen. Und das Atemzentrum gehört zu den ganz wesentlichen und auch elementaren Bestandteilen des Gehirns. Das heißt, wenn wir das Kommando vom Atemzentrum bekommen, tiefer durchatmen, schneller atmen, mehr atmen, dann ist das ein Befehl, gegen den sich der Körper in der Regel gar nicht zur Wehr setzen kann. Das Atemzentrum liegt so gut geschützt, dass es auch dann noch funktioniert, wenn etwa bei einem Patienten der Kreislauf schon eine Weile stillsteht, größere Teile des Gehirns beschädigt sind und er längst nicht mehr seine Hände und Beine bewegen kann. Dieser automatische Schrittmacher ist überlebenswichtig, betont Mediziner Joachim Meyer. Zum Glück muss ich jetzt nicht zu jeder Sekunde und jeder Minute daran denken, dem Zwerchfell und der Atemmuskulatur zu sagen, bitte atmen. Denn wenn man das vergisst und man ist abgelenkt, würde man ja dann aufhören zu atmen. Doch das Atmen ist an der hochinteressanten Schnittstelle zwischen willkürlichen und unwillkürlichen Körperfunktionen. Die Die Atemmuskulatur gehört zu der Art Muskulatur, die man auch bewusst beeinflussen kann. Das heißt, ich kann ganz bewusst dem Zwerchfell das Kommando von meinem Gehirn erteilen, bitte tief einatmen. Und dann wird das auch durchgeführt. Ähnliches geschieht etwa beim Singen oder wenn der Tubist Stefan Tischler sein Instrument ansetzt. Ich kann den Klang zum Beispiel verändern durch die Luftgeschwindigkeit. Also mit der schnellen Luft ist das. Und mit langsamer Luft wäre der gleiche Ton. Womöglich wohlklingender, wärmer. Aber in der Musik brauche ich halt viele Farben und viele Facetten. Und das beeinflusst sich durch die Atmung. Damit er nicht außer Atem gerät, plant er schon mal im Voraus, wann er atmen wird und markiert sich das in seinen Noten. Für kurze Zeit und auch nur, wenn man bewusst daran denkt, kann man also seinem Atemzentrum ein Schnippchen schlagen. Und sollte das sogar manchmal unbedingt, erklärt der Lungenspezialist Joachim Meyer. Zum Beispiel bei einem Asthmaanfall, wenn ein Patient schlecht einatmen und noch schlechter ausatmen kann. Wenn dieser Patient dann mit seinem Sauerstoff im Körper absinkt, dann kommt das Kommando des Atemzentrums, bitte atme mehr ein und aus. Das fällt ihm ja ohnehin schwer. Trotzdem, das Atemzentrum steigert die Atmung. Und diese Patienten in dem Moment, die müssen bewusst mitarbeiten. Die müssen darauf achten, dass sie einatmen, eine Zeiteinheit und dann 3, 4, 5 Zeiteinheiten lang ausatmen. Denn wenn ich dieselbe Menge Luft mehr Zeit lasse, durch diese verengten Bronchien auszuströmen, dann gelingt es, viel Luft zu bewegen und den Sauerstoff wieder hochzubringen. Wenn ich jetzt ganz unbedacht einfach mehr und schneller atme, dann führt das dazu, dass die Luft gar nicht durch diese verengten Bronchien ausströmen kann. Ich überblähe, ich behindere meine Atmung und ich gerate in Panik, weil natürlich der Sauerstoff weiter absinkt. Das heißt, da muss beides dann zusammenarbeiten, das Atemzentrum und auch die willkürliche Steuerung einer verlängerten Ausatmung. Solche besonderen Atemrhythmen lassen sich einüben, in guten Phasen ohne Atemnot, für den Fall des Anfalls. Die Patientin auf der Liege des Münchner Physiotherapeuten Alfons Baumgartner bläht mit Bedacht ihren Bauch auf. Richtig durchatmen, sehr gut. Atmen. Nicht die Luft anhalten dabei. Durchatmen. Bei der Behandlung macht sie sich das Atmen bewusst. Und zugleich tritt anderes zutage, an das sie sonst nicht ständig denkt. Mein Mann ist vor 12 Jahren am Hochzeitstag gestorben. Und da kommen dann meine Emotionen. Vielen seiner Patienten geht es im Laufe der Behandlung so, weiß Physiotherapeut Alfons Baumgartner. Die Seele kriegt auch einiges mit und ändert sich dabei. Also die Emotionalitäten können hochkommen, gewisse Emotionalitäten. Und es braucht Zeit, bis ich das Ganze im wahrsten Sinne des Wortes verdaut und veratmet habe. Das Atemleiden selbst hat sich bei dieser Patientin überhaupt erst bemerkbar gemacht, als ihr Gefühlsleben zutiefst erschüttert wurde. Mit sich getragen hatte sie es vorher möglicherweise schon Jahrzehnte, ohne größere Probleme, bis ihr Mann starb. Oh mein Gott, ich war unter Umständen mal ein bisschen kurzatmig. Und dann hatte ich nach seinem Tod eine wahnsinnig schwere Erkältung. Und dann hat meine Hausärztin zu mir gesagt, also jetzt gehen Sie zum Lungenfacharzt. Damit komme ich nicht klar. Und der hat es dann erstmal festgestellt. Als Witwe musste sie lernen, mit ihrer Trauer wie auch mit ihrer Luftnot umzugehen. Hin und wieder halten sie die Gedanken an ihren Mann nach wie vor in Atem, berichtet sie. Es ist nicht mehr täglich, aber es gibt einfach so besondere Anlässe. Kann auch mal ein alter Film im Fernsehen sein, über den man gemeinsam sowas von gelacht hat. Und dann schaue ich mir den jetzt wieder an und dann heule ich jetzt bei dem Film. Und dann denke ich, das tut mir auch gut. Stimmt's? Ab und zu heulen? Ja, klar. So mit mir alleine in meinem Wohnzimmer ohne die anderen? Weinen ist einmal feucht durchwischen. Ja. Gut, Gut. Gut. Auch das Schluchzen ist eine Form des Atemholens, ähnlich wie das Lachen. Bei beiden sind Körper und Geist in Wallung. Dass Atem und Geist, Gefühle und Persönlichkeit zusammenhängen, ist eine uralte Vorstellung. Vor 3.500 Jahren ist sie in Indien aufgeschrieben worden. Dort hat das Wort Atmen seine Wurzel, dieselbe wie Atma, ein Begriff, den der Indologe Robert Seidenboss von der Ludwig-Maximilians-Universität München erklärt. Atma ist ein Wort, das im klassischen Sanskrit die Bedeutung von selbst hat. Also ich kann im Sanskrit sagen, Aham Atma Tat Akarsham, das heißt, ich habe das selber gemacht. Aber etymologisch kommt Atman von an und das bedeutet atmen. Das heißt, das Selbst, also der Kern der Persönlichkeit, ist das, was atmet. Und wenn heute in modernen indischen Sprachen das Wort Atma verwendet wird, dann wird immer damit gemeint, die individuelle Seele. Ähnliche Vorstellungen finden sich im antiken Griechenland. Dort bedeutete das Wort Pneumon ebenfalls sowohl Atemhauch als auch Geist. Nach ihm heißt heute die Lungenheilkunde Pneumologie. In der alten indischen wie auch der persischen Gedankenwelt war es der Atemhauch, der den Körper durchströmt und ihm Kraft gibt. Ähnlich wie in der heutigen hiesigen Vorstellung das zirkulierende Blut. Dabei wurden mehrere Arten von Atem unterschieden. Der eine macht es möglich, Essen zu verdauen, der andere sorgt für Sauerstoff, der dritte für die Verteilung der Energie im Körper, der vierte für die Ausscheidung von nicht gebrauchtem und der fünfte, in der Herzgegend angesiedelt, galt als zentrale Lebenskraft. Um ihn in den Griff zu bekommen, haben sich in den folgenden Jahrtausenden praktische Übungen entwickelt. Mit ihnen bereiten sich viele Hindu-Priester im heutigen Indien zum Beispiel auf ihren täglichen Tempeldienst vor, hat der Forscher Robert Seidenboss beobachtet. Sie atmen ein durch das linke Nasenloch und dann hält man die Nase zu. Dann atmet man aus durch das rechte Nasenloch. Dann warte ich kurz und dann mache ich dasselbe, aber in umgekehrter Folge. Also ich atme ein durch das rechte Nasenloch, halte es kurz zu, lasse dann mein linkes Nasenloch offen und atme dadurch aus. Und man glaubt, dass es beruhigt und dass das dem Priester dabei hilft, sich zu konzentrieren auf seine religiösen Pflichten, die er gleich im Tempel zu erfüllen hat. Die Priester nennen es innere Reinigung, erklärt der Indologe. Die Atemübungen, auch im Yoga gängig und bekannt, würden dazu als wirksames Mittel betrachtet. Sie sind gewissermaßen der Wischmopp für die Seele. Etliche Schriften enthalten Vorschriften und Empfehlungen, wie genau die Übungen durchzuführen sind. Zum Beispiel 3 Herzschläge lang einatmen, 3 Herzschläge lang die Luft anhalten, 3 Herzschläge lang ausatmen, dann wieder einatmen und so weiter. Es gibt aber andere Muster. Und man glaubt, dass wenn man diesen Rhythmus ändert, dass es eine andere Auswirkung auf den Geist hat. Zum Beispiel, dass es noch tiefer beruhigt oder gerade nicht, dass es erregt, dass es etwas Erweckendes hat. Für besonders Fortgeschrittene gibt es die Übung, über längere Zeit gar nicht zu atmen. Wenn man das erreicht, dann glaubt man, eine Art von Vorstufe der Erlösung erreicht zu haben. Und die wenigen Leute, die darüber berichtet haben, behaupten, sich in einem glückseligen Zustand zu befinden. Denn das Atmen, das sind die Lebenskräfte, die Seele mit dem Körper verbinden. Und letztendlich ist das Verkörpertsein nicht ideal. Alle indischen Religionen gehen davon aus, dass es so etwas wie eine noch einen besseren Zustand gibt als das Verkörpertsein auf Erden, als Mensch oder als anderes Lebewesen. Und das ist das Nicht-Verkörpert-Werden. Und das nennt man Moksha oder Mukti. Der buddhistische Terminus ist Nirvana. Das ist die Erlösung. Auch diesseits lassen sich Wohlbefinden und Harmonie herstellen. Durch gemeinsames Atmen. Ganz praktisch. Zum Beispiel in der Musik. Wenn Stefan Tischler im Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks seine Tuba zum Klingen bringt, ist er nur einer von rund 100 Menschen, auf deren Atem es ankommt. Dirigenten müssen auch lernen zu atmen. Sogar der Triangelspieler muss den Zeitpunkt seines Triangelschlages genau finden, und das geschieht über die Atmung. Das heißt, ein organischer musikalischer Impuls, der ist immer gekoppelt an unsere Atmung. Das Ergebnis ist mehr als nur ein guter Klang. Musik ist am schönsten, wenn sie live ist. Und da gibt es dann so Momente in manchen Werken, zum Beispiel das Finale von Mahlers 9. Sinfonie. Da atmen alle gemeinsam und das spürt man. Auch die Streicher, wenn die spielen. Und das ist dann, wenn das gelingt, dann wirklich ein Gänsehautmoment. Und da erinnert man sich lange dran als Musiker. Im Idealfall nicht nur als Musiker, auch als Publikum. So können tausende Menschen gemeinsam ihren Genuss vollenden, dank dem Rhythmus des Atems. Dann hört auch dieses furchtbare Husten, was es immer wieder gibt, das hört dann einfach mal auf, weil wirklich alle von der Musik gefesselt sind und womöglich auch ganz einfach und natürlich mitatmen mit der Musik. Das sind Augenblicke, wo, das ist schwierig zu sagen, wo man spürt, dass da so eine ganz besondere Verbindung zwischen Publikum und Musikern ist, weil alle womöglich diesen gleichen Atemrhythmus in dieser Musik gefunden haben. Das ist eine Atmosphäre, die dadurch entsteht, und gelegentlich geschieht das. Das sind die schönsten Momente, die man als Musiker auf der Bühne haben kann, wenn man nur noch sozusagen die Luft, das Flirren der Luft hört. Der Atemrhythmus des Lebens von Bettina Weitz. Es sprach Hemmer Michel. Ton und Technik Birgit Vetter. Regie führte Sabine Kienhöfer. Redaktion Matthias Eggert und Gerda Kuhn. Eine Sendung von Radio Wissen.